Am 11. Juni gaben der Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe eine gemeinsame Erklärung ab und unterstützten darin den Aufruf der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der DVRK, mit vereinter Kraft der Koreaner die Spaltung der Nation beendigen und den Weg für die Wiedervereinigung des Vaterlandes einleiten.